Telekom Doppelfernsprecher Savini Platz 6 an der Ecke Knesebeckstraße, Krollmannstraße. Zu meiner derzeitigen Ausrüstung gehört ein Bagger, dessen Schaufel auf einem Container geparkt wurde und der hier am Savini Platz hinter einem Bauzaun abgestellt ist, an den sich ein Bauwagen sowie ein mobiles, absolutes Halteverbotsschild anschließen. Ansonsten, außer Nieselregen und einigen zusammengekehrten Laubhaufen hier am Savini-Platz, keine besonderen Vorkommnisse. Ahoi.